diverse Versuche, das Internet unter staatliche Kontrolle zu bringen. Dass dieses Argument die Große Koalition überzeugt, steht derweil nicht zu erwarten. Falk Steiner berichtete. Am Telefon ist jetzt der frühere Chef der Deutschen Monopolkommission, Daniel Zimmer. Schönen guten Tag. Guten Tag. Die Monopolkommission berät die Bundesregierung in wettbewerbspolitischen und wettbewerbsrechtlichen Fragen und bei der Regulierung, dies nur zur Erklärung. Aber wir haben Sie als unseren Gesprächspartner natürlich nicht zufällig ausgesucht, Herr Zimmer. Viele Menschen verspüren ja ein Unbehagen gegenüber der Macht der sozialen Netzwerke, auch gegenüber ihrer Marktmacht und wollen ihr mit wettbewerbspolitischen Instrumenten begegnen, bis hin zu ihrer Zerschlagung. Was halten Sie von solchen Überlegungen? Das Unbehagen, das ich auch ein Stück weit teile, das war in der Tat Anlass für die Monopolkommission, eine größere Untersuchung anzustellen darüber, was überhaupt passiert auf den digitalen Märkten, auf den Plattformmärkten. Und diese Untersuchung ist im Jahr 2015, im Juni 2015 abgeschlossen worden mit einem Sondergutachten der Monopolkommission, das man auch auf deren Webseite findet. Und eins der Ergebnisse dieser Untersuchung war, dass es doch ganz gute wirtschaftliche Erklärungen dafür gibt, dass bei bestimmten Leistungen, bei bestimmten Dienstleistungen sich relativ starke Marktstellungen herausbilden, bis hin zu beinahe Monopolen. Es ist ja so, dass die größte Suchmaschine mehr als 90% der Suchanfragen, der allgemeinen Suchanfragen auf sich vereinigt, dass das größte soziale Netzwerk 15 mal so viele Seitenaufrufe hat wie das zweitgrößte. Also wir haben nahezu Monopolstellungen in dem Bereich. Aber hier gibt es Erklärungen für diese starke Marktstellung, die nicht nur mit der Kostensituation zu tun haben. Es ist halt sehr aufwendig, solche großen Infrastrukturen zu unterhalten, permanent zu betreiben, sondern vor allem auch mit Vorteilen für die Nutzer. Um mal beim Beispiel Facebook zu bleiben, es ist für die Nutzer einfach praktischer, wenn sie ein soziales Netzwerk nutzen oder besuchen, als sich jedes Mal zu überlegen, wo, auf welchem von vielleicht drei konkurrierenden Netzwerken sie ihre Freunde finden und zusammensuchen müssen. Das heißt, es gibt durchaus auch Vorteile für die Nutzer, wenn es eine solche Konzentration gibt. Und das erklärt ein Stück weit diese starke Stellung, diese praktische Monopolstellung einzelner Plattformen. Da könnte man sich jetzt streiten, ob das die Henne oder das Ei ist, was da zuerst da war. Ne? Klar sind die Nutzer faul und wollen dann alle möglichst in einer Tüte da sich befinden. Andererseits fragt man sich natürlich, ob sich Facebook überhaupt noch einem ausreichenden Wettbewerb stellt. Also die marktbeherrschende Stellung haben Sie ja selber beschrieben gerade. Ja. Also ich bin der Meinung, dass die Nutzer bei Facebook im Grunde schon in einer Login-Situation sind, aus genau dem beschriebenen Grund. Sie finden eben ihre Freunde im Zweifel auf diesem Netzwerk und es nutzt ihnen nicht viel, dass es Konkurrenzangebote gibt. Sie müssten ja all ihre Freunde überzeugen zu wechseln. Und streng genommen, wenn die genauso bequem sind wie Sie und auch nicht mehrere Netzwerke nutzen wollen, müssten die wieder Ihre Freunde überzeugen. Das zeigt schon, dass wir von einer eher theoretischen Möglichkeit sprechen. Und damit ist das, was Sie gerade angesprochen haben, mit einer sehr starken oder dominanten Stellung hier wohl gegeben. Die Frage ist natürlich, wie reagiert man darauf? Das ist die Frage. Also man könnte ja auch sagen, ich treffe meine Freunde im Leben, man kann auch telefonieren und E-Mailen. Ich weiß, für die nächste Generation ist das anders, die machen das gar nicht mehr, zumal wenn sie über die ganze Welt verteilt sind. Trotzdem ist die Situation ja so, dass Facebook, Google und Co. schon jetzt riesige Konzerne mit einer enormen Marktmacht sind. Und selbst wenn die Politik es wollte, könnte sie diese Unternehmen überhaupt noch zerschlagen oder regulieren? Also ich glaube, von einer deutschen Perspektive aus betrachtet, ist das eher eine theoretische Überlegung. Also ein Unternehmen, das in den USA beheimatet ist und weltweit tätig ist, zu zerschlagen, das hat zwar der Wirtschaftsminister mal in einer Fernsehtalkrunde so ins Gespräch gebracht, aber das ist ja kein Zufall, dass er dem Gedanken nicht weiter nachgegangen ist und andere auch nicht. Aber man muss ja auch mal die Frage stellen, ist das wirklich im Sinne der Menschen? Also ist das die bessere Situation wenn sie danach die Lage haben, dass die Menschen wieder von neuem nachdenken müssen, wo treffe ich denn jetzt den? Auch Nachdenken ist nie verkehrt. Ja, das sagen Sie jetzt, aber ich weiß nicht, Sie können ja mal eine Hörerumfrage machen, ob es wirklich im Sinne auch Ihrer Hörer ist, hier eine viel weniger kommode Lösung zu schaffen. Ich weiß, Herr Zimmer, ich weiß, wie außerirdisch ich immer gelte, wenn ich andere Suchmaschinen nehme und da drüber nachdenke. Trotzdem. Wir finden, das ist nötig. Ja, das ich oute mich jetzt mal als jemand, der nicht auf Facebook ist. Also, noch einer. Das gibt es durchaus. Nur ist es beim sozialen Netzwerk noch mal ein bisschen anders als bei der Suchmaschine, die Sie gerade beschreiben. Denn die andere Suchmaschine, die können Sie einigermaßen bequem erreichen. Die ist einen Mausklick entfernt. Aber wenn Sie auf das andere soziale Netzwerk gehen, da treffen Sie dann eben im Zweifel keinen mehr, wenn Sie bisher alle Ihre Freunde bei Facebook getroffen haben. Deshalb scheint mir dieser Einschlusseffekt, der Login-Effekt beim sozialen Netzwerk noch viel größer zu sein. Sollte die Marktmacht von Internetkonzernen wie Facebook zerschlagen werden? Darüber sprachen wir mit dem früheren Chef der Monopolkommission, Daniel Zimmer. Vielen Dank. Gerne, vielen Dank. Und diese Musik klingt skandinavisch. Die Musiker kommen aber aus dem Odenwald, die Musiker der Band Öl. Now and Then.